Aufstanden die Kornilows, Denikins, Alexejews, die Krasnows, Mamontows, die Koltschaks und Petlioras. Wieder Gesetz und Ordnung ist diese Sowjetmacht. Der Krieg in Russland ist noch nicht zu Ende.